Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar unter dem Titel »Ein neues Theater für die Konfrontation mit den Landsleuten«. Im Kommentar hieß es: Das südkoreanische Regime befasst sich weiterhin mit der Anti-Defeuerker-Demagogie und den Umtrieben zur Auseinandersetzung mit den Landsleuten. In letzter Zeit ließ das Bakun-Regime einen Verbrecher in Südkorea einreisen. Dieser arbeitete in der Defeuerker-Vertretung in Großbritannien und ergriff dann mit seiner Familie die Flucht, weil er die gesetzliche Bestrafung für seine Verbrechen befürchtete. Der Flüchtling unterschlug viele öffentliche Gelder, verkaufte die Staatsgeheimnisse und vergewaltigte eine Minderjährige. Für die Untersuchung über seine Verbrechen wurde er bereits im Juni dieses Jahres abberufen. Die zentrale Staatsanwaltschaft der DFRK, die über sein Verbrechen informiert war, stellte am 12. Juli einen schriftlichen Beschluss zur Einleitung der Untersuchung über seine Verbrechen, wie die absichtliche Verratung der Geheimnisse, die Unterschlagung der Staatsvermögen und die Vergewaltigung einer Minderjährigen aus. Mit der dunklen Absicht dazu, das auswärtige Ansehen der DFRK zu schmälern und die Aufmerksamkeit der südkoreanischen Bevölkerung, die über seine volksfeindliche Politik empört ist, abzulenken, ließ das südkoreanische Regime einen wertlosen Lump in Südkorea einreisen, um ihn für die Konfrontation mit den Landsleuten auszunutzen. Bei dieser Sache erregt es große Besorgnis, dass Großbritannien, das sich als einen Rechtsstaat bezeichnet, ungeachtet der gerechten Forderung der DFRK nach der Übergabe des Verbrechers und des internationalen Brauchs der Auslieferung des Verbrechers, dem südkoreanischen Regime, das sich wie besessen für die Auseinandersetzung mit den Landsleuten einsetzt, den Verbrecher übergeben hat. Bereits am Anfang des Vorfalls informierte die DFRK Großbritannien über die Verbrechen des Flüchtlings und forderte es dazu auf, für die Untersuchung den Verbrecher zu übergeben. Doch die britische Seite warf ihre Pflicht zum Schutz der Diplomaten in ihrem Land über Bord und lieferte der südkoreanischen Regierung die Flüchtlinge aus, die keine Reisepässe besaßen. Dadurch hat sich Großbritannien, ein angeblicher Rechtsstaat, selber blamiert. Die Handlung Großbritanniens ohne die elementarste Treue wird bloß zur Verschlechterung der komplizierten Nord-Süd-Beziehungen führen. Es würde auch Großbritannien keinen Nutzen bringen.